بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا im Namen Allahs aller Barmes Barmherzigen Allahs Segen halb im Herzigkeit mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inshallah ta'ala machen wir heute mit dem letzten Abschnitt aus dem Buch Fiqh Band 4 Fasten weiter. Und wir waren zuletzt stehen geblieben beim Fasten, und zwar hinsichtlich des Fastens der Ehefrau in Anwesenheit oder Abwesenheit ihres Ehemannes. Und heute geht es weiter mit dem Kapitel, wie ist das gesetzliche Urteil darüber, dass man ein bereits begonnenes Fasten abbricht. Zunächst einmal unterscheiden wir beim Fasten, beim Siyam, zwischen dem Pflichtfasten, wie dem Fasten im Ramadan zum Beispiel, und dem freiwilligen Fasten, wie dem Fasten am Tag von Ashura. Was das Pflichtfasten angeht, so hat Allah subhanahu wa ta'ala das Fasten, wie es schon sagt, uns zur Pflicht gemacht. Und wenn das Fasten Pflicht ist, dann ist es Pflicht, von Anfang des Tages bis zum Ende des Tages zu fasten. Folglich, sobald ich mein Fasten absichtlich unentschuldigterweise am helllichten Tage breche, habe ich der Anordnung Allah subhanahu wa ta'ala zuwidergehandelt. Und deswegen ist es verboten, ein bereits begonnenes Pflichtfasten abzubrechen. Und wenn wir Pflichtfasten sagen, dann beziehen wir uns nicht nur auf das Fasten im Monat Ramadan, sondern ebenfalls auf das Fasten, das anderweitig zur Pflicht gemacht worden ist, nämlich wie das Fasten aufgrund von Nadr. Wenn jemand sich ein Nadr auferlegt hat, und dann hat er sich das Fasten selbst zur Pflicht gemacht. Und auch diese Form des Fastens oder das Fasten aufgrund einer Sühneleistung, all diese Arten von Fasten sind Pflichtfasten und man darf sie unentschuldigterweise nicht brechen. Und sollte man das tun, dann obliegt einem natürlich erst einmal die Tauba, und zweitens, je nachdem was für eine Art Fasten das war, muss das Fasten auf eine bestimmte Art und Weise nachgeholt werden. Das heißt, wenn man einen Tag zum Beispiel vom Ramadan nachholt und dabei sein Fasten bricht, muss man den Tag nachholen. Aber wenn man beispielsweise 2 Monate hintereinander fasten musste, aufgrund der Sühneleistung für versehentlichen Mord, dann, wenn man einen Tag davon absichtlich bricht, dann muss man die 2 Monate von Anfang an neu beginnen. Deswegen auf die entsprechende Art und Weise nachfasten. Aber grundsätzlich gilt ein Pflichtfasten, sobald es absichtlich gebrochen wurde oder auch unabsichtlich gebrochen wurde, muss nachgeholt werden. Und da man seine Schulden Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber nicht beglichen hat. Die zweite Angelegenheit ist das freiwillige Fasten. Das freiwillige Fasten ist schon von Anfang an freiwillig. Das heißt, ich begebe mich freiwillig in das Fasten. Insofern bin ich nicht dazu verpflichtet. Und es gibt auch keinen Beweis dafür, dass ich das freiwillige Fasten auch zu Ende führen muss. Denn es ist freiwillig. Und wenn jemand sagt, sobald man angefangen hat zu fasten, muss man es zu Ende führen, dann brauchen wir einen Beweis dafür. Weil es heißt Nafila, es heißt Mustahab, es heißt freiwillig, es heißt Sunna-Fasten. Und dafür gibt es mehrere Beweise. Das heißt dafür, dass man das freiwillige Fasten nicht zu Ende führen muss. Und man darf es jederzeit abbrechen, wenn man möchte, ist der folgende Hadith von Hani radiallahu ta'ala anha. Sie sagte, am Tag der Befreiung Makkas kam Fatima radiallahu anha und setzte sich zur Linken des Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam mit Hani zur Rechten. Sie sagte, also Hani sagte, eine Frau, eine Walida, kam dann mit einem Becher, in dem etwas zu trinken war, und so gab sie ihn ihm. Woraufhin er, sallallahu alaihi wa sallam, davon trank. Dann gab er ihn Hani. Und sie trank auch davon. Dann sagte sie, o Gesandter Allahs, ich habe etwas zu mir genommen und war eigentlich am Fasten. Dann sagte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, warst du dabei, ein Pflichtfasten nachzuholen? Sie sagte, nein. Er sagte, dann schadet es dir nicht, wenn es freiwillig war. Und das ist der entscheidende Satz. Dann schadet es dir nicht, wenn es freiwillig war. Aber ich verleihe durruki in kana tatawwa'an. Und das beweist, dass das freiwillige Fasten zu brechen keine Sünde ist. Es stört dich nicht, es schadet dir nicht. Natürlich bekommst du, wenn du dein Fasten brichst, nicht die Belohnung, als hättest du diesen Tag gefastet. Das versteht sich von selbst. Aber man muss nicht den Tag nachholen, das ist Nummer 1. Und man sündigt, also besser gesagt, Nummer 1 ist, dass man nicht sündigt, wenn man sein Fasten bricht. Und zweitens, man muss diesen Tag auch nicht nachholen, sondern wenn man ihn nachholen möchte, weil es eben zum Beispiel einer von 3 Tagen war, an denen man jeden Monat fastet, dann darf man das natürlich nachholen. Und es spielt auch keine Rolle, wie man das freiwillige Fasten bricht. Ob das durch Essen ist, durch Trinken ist oder anderweitig. Egal auf welche Art und Weise man sein freiwilliges Fasten bricht, so sündigt man dabei nicht. Das ist eine Erleichterung von Allah subhanahu wa ta'ala. Darauf aufbauend stellt sich die Frage, wenn man zum Essen eingeladen wird, das heißt, oder wenn wir das ein bisschen verallgemeinern, wenn man zu etwas aufgefordert wird oder vorhat, etwas zu tun, das man nicht hinausschieben kann und das vielleicht besser ist als das Fasten selbst, das freiwillige Fasten selbst, soll man es dann brechen, das Fasten, und später nachfasten? Und ein Beispiel für diesen allgemeinen Fall ist eben, wenn man zum Essen eingeladen wird. Denn wenn man zum Essen eingeladen wird, dann nimmt man entweder die Einladung an oder man lehnt sie ab. Und wenn man sie ablehnt, dann bewahrt man sein Fasten. Wenn man sie aber annimmt, dann wird man das Fasten dadurch logischerweise brechen. Und die Frage ist, wie soll man sich in diesem Fall verhalten? Weil beides ist etwas Gutes. Das Fasten ist etwas Gutes, aber auch die Annahme einer Einladung von deinem Glaubensbruder oder deiner Glaubensschwester ist eine gute Tat und stärkt die Bindung. Und deswegen, und manchmal ist es noch, manchmal wird man eingeladen und manche Leute, sie pochen darauf, dass du auf jeden Fall von der Einladung, dass du die Einladung annimmst und auf jeden Fall etwas isst. Sehr üblich ist es, dass Leute, gerade wenn sie großzügig sind, auch sagen, Wallahi, du wirst von diesem Essen essen. Weil er unbedingt will, dass du von diesem Essen isst. Und dann gehört es zur Güte deinem Bruder gegenüber, dass du nicht Grund dafür bist, dass er seinen Schwur bricht und dass man deswegen seinem Schwur nachkommt. So heißt es in einer Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala an, ich habe dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam eine Speise zubereitet. Da kam er und seine Freunde, und als das Essen serviert wurde, sagte einer von ihnen, ich faste. Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, euer Bruder hat euch eingeladen und sich euretwegen Mühe gemacht. Zu ihm sagte, das heißt der Prophet sagte dann zu dem Mann, der fast am Fasten war, brich dein Fasten und faste stattdessen, wenn du willst, einen anderen Tag. Dieser Hadith beinhaltet eine zusätzliche Information, neben der Sache, die wir schon geklärt haben, dass man sein freiwilliges Fasten brechen darf, aber dass er es nicht zur Pflicht gemacht hat, einen zusätzlichen Tag zu fasten. Und dass die bloße Tatsache, dass man mit einer freiwillig guten Tat begonnen hat, diese Tat nicht zu einer Pflicht macht. Denn er sagte, und faste stattdessen, wenn du willst, einen anderen Tag. Daher, wenn du nicht willst, brauchst du diesen anderen Tag auch nicht nachfassen. Und das stimmt auch mit der Logik überein, denn das Fasten war von vornherein freiwillig. Warum sollte es, wenn man damit begonnen hat, zu einer Pflicht werden? Die Beweise, die dafür erwähnt werden, sind zu allgemein, und dieser Hadith ist speziell auf den Fall bezogen, den wir gerade behandeln. Und spezielle Hadithe, meint die Khas-Hadithe, gehen vor Am Hadithen oder Beweisen vor. Und wir erhoffen uns dabei, wenn wir in so einem Fall unser Fasten brechen, dass wir unsere Belohnung für das Fasten bekommen werden. Vollkommen. Und wenn auch nicht, so ist die Umsetzung der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam mit Sicherheit besser als das Fasten. Weil er ist derjenige, der gesagt hat, brich dein Fasten und hole dann einen anderen Tag nach, wenn du möchtest. Das heißt also, mindestens ist die Umsetzung des Propheten, des Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wertvoller. Aber wenn du sagst, ich möchte aber die Belohnung des Fastens auch bekommen, dann holst du eben einen Tag nach. Und wie wir gesagt haben, diese Angelegenheit erleichtert uns vieles, alhamdulillah, gerade wenn man nicht gewohnt ist zu fasten oder wenn das Fasten anstrengend ist, weil der Tag lang ist oder weil es sehr heiß ist, dann kann man anfangen zu fasten, und sobald man das Gefühl hat, man möchte nicht mehr weiter fasten, ist es keine Sünde, wenn man sein Fasten einfach bricht und auch diesen Tag nicht nachholt. Denn jeder weiß, der erste Tag zu fasten ist immer ein bisschen anstrengend, und dann der zweite ist einfacher, der dritte ist einfacher, und dann irgendwann wird es zur Routine. So viel zum Fasten. Die Ulama, rahimahumullah ta'ala, zumindest manche von ihnen, behandeln nach dem Kapitel über das Fasten noch weitere Themen, die zu diesem Thema passen. Und diese Stellen nennt man auf Arabisch Mawan. Mawan heißt die Stellen, an denen man erwartet, dass ein bestimmtes Thema erwähnt wird. Weil wenn du den Fiqh-Gelehrten fragen möchtest, wo finde ich zum Beispiel Informationen über Laylatul Qadr? Dann Laylatul Qadr, wissen wir, ist ein Tag im Monat Ramadan. Wenn es ein Tag im Monat Ramadan ist, gibt es im Fiqh ein Kapitel, das heißt Ramadan. In der Regel gibt es ein Viertel Kapitel, das heißt Fasten, Siyam. Dann wird er dir sagen, schau im Kapitel As-Siyam nach. Dort wirst du wahrscheinlich etwas über Laylatul Qadr geschrieben sehen. Und dementsprechend schaut er an dieser Stelle nach. Oder zum Beispiel, du möchtest wissen, wie soll die Kleidung einer muslimischen Frau aussehen? Das ist es gibt kein spezielles Kapitel, das sagt, die Kleider der muslimischen Frau. Deswegen überlegt man sich, wo könnte man darüber etwas finden? Dann überlegt man sich, okay, wo ist die Kleidung allgemein relevant? Beim Salah. Wo beim Salah? Bei den Bedingungen des Gebets, weil eine Frau, bevor sie den Salah beginnt, muss sie sich kleiden, richtig? Okay, deswegen kann man an der Stelle erwarten, dass der Gelehrte nicht nur über die Kleidung der Frau innerhalb des Gebetes spricht, sondern auch über die Kleidung der Frau außerhalb des Gebetes spricht. Vieles andere. Auf jeden Fall auf diese Art und Weise kann man die sogenannten Mawan aufspüren und wird fündig. Und genau das machen wir ebenfalls, natürlich als Nachahmung der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Ulama. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen allen zufrieden sein und ihnen gnädig sein. Und zwar Laylatul Qadr an dieser Stelle jetzt zu behandeln. Laylatul Qadr ist ein zusammengesetztes Wort im Arabischen aus Layla. Layla ist die Nacht. Und Qadr hat mehrere Bedeutungen und wird meistens übersetzt, wahrscheinlich meistens übersetzt mit der Bestimmung. Die Bestimmung. Gemeint ist die göttliche Vorherbestimmung, Al-Qadr. Und manchmal sagt man Al-Qadr, also mit Dal, mit Sukun und Dal, mit Fatha. Und Al-Qadr kann aber auch bedeuten die Macht. Und kann aber auch bedeuten die Ehre und das Ansehen. Okay? Das sind alles verschiedene Bedeutungen dieses Wortes. Und zweifellos ist es die Nacht des Ansehens und der Ehre. Und warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Nacht dasjenige Buch herabgesandt hat, durch das wir unsere Ehre als Muslime haben. Du bist als Muslim etwas wert, solange du dich an dieses Buch Allah subhanahu wa ta'ala klammerst. Und an die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist es, was dich bei Allah subhanahu wa ta'ala um Rang stufen, erhöhen lässt, über jeden anderen, sogar über die Muslime selbst, wenn du dich mehr daran festhältst als andere. Insofern, dieses Buch, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, fihi dhikrukum, das heißt, darin befindet sich eure Ehre. Und dieses Buch ist in dieser Nacht herabgesandt worden, in der Laylatul Qadr, denn Allah azza wa jal sagte in der Surah, Al-Qadr, die ganze Surah heißt so, Surah 97, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Das heißt, wir haben ihn, den Koran, in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. In der Laylat Al-Qadr. Und diese Laylat Al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala, wie gesagt, es genügt uns schon, dass Allah sie erwähnt hat und auch noch eine ganze Sura diesbezüglich herabgesandt hat, um zu wissen, wie wertvoll diese Nacht ist. Denn das kennen wir aus keiner anderen Angelegenheit, keiner anderen Nacht yani, des Jahres. Wallahu ta'ala a'lam. Und diese Nacht befindet sich gemäß der Mehrheit der Ulama, rahimahumullah, im Ramadan und auch gemäß der Mehrheit am Ende des Monats Ramadan, in den letzten 10 Tagen dieses edlen Monats. Und die entscheidende Frage ist natürlich, wann findet diese Nacht statt? Wann ist diese Nacht genau? Und die Antwort lautet, dass niemand das weiß, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Niemand weiß, wann Laylatul Qadr ist, außer Allah. Nicht einmal unser Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, wann sie ist. Denn unser Prophet selbst, alaihi salatu wassalam, wusste es, aber dann, als er hinausgegangen ist, um den Leuten das mitzuteilen, hat er gesehen, wie zwei Leute sich gestritten haben. Und dann hat Allah azza wa jalla aufgrund dieses Streites ihn vergessen lassen, wann diese Nacht ist. Und deswegen, und hat er auch gesagt, alayhi salatu wassalam, deswegen nicht mal er wusste, alayhi salatu wassalam, wann sie genau ist. Die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, trotzdem bemühen sich darum, herauszufinden, wann diese Nacht ist, gemäß der uns überlieferten Texte. Und die am wahrscheinlichsten, gemäß der Überlieferungen, ist natürlich, dass es in den letzten 10 Tagen von Ramadan ist. Und dass es in einer der Nächte ist, die von ungerader Anzahl sind. 21 oder 23 oder 25 oder 27 oder 29. Das sind die wahrscheinlichsten Tage, was aber nicht bedeutet, dass die anderen Tage nicht auch Laylatul Qadr sein, dort stattfinden könnte. Nur es gibt verschiedene Überlieferungen, die, wenn man sie gemeinsam betrachtet, dann ist das Wahrscheinlichste. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, dass man sie in den letzten 10 Tagen ersuchen soll. Und in manchen Überlieferungen heißt es deutlich, dass es einen bestimmten Tag war, entweder am 21. oder 23. oder 27. bestimmte Tage hat stattgefunden. Und diese Überlieferungen, entweder man sieht sie als widersprüchlich an, oder man sagt, dass die Laylatul Qadr von Allah Azza wa Jal jedes Jahr neu bestimmt wird. Das heißt also, auch wenn sie dieses Jahr zum Beispiel in der 27. Nacht war, kann es sein, dass es im nächsten Jahr in der 25. Nacht stattfindet oder im darauffolgenden Jahr in der 23. Nacht und so weiter und so fort. Das ist die einfachste Art, diese Hadith über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in Einklang zu bringen. Und es gibt auch andere Ansichten, aber das ist wohl die den offensichtlichen Bedeutung der Textbeweise am ehesten entspricht. Und Allah also weiß am besten Bescheid. Für die gläubigen Menschen ist es nicht so erheblich, weil der gläubige Mensch, der Aufrichtige, sein ganzes Jahr lang für Allah subhanahu wa ta'ala in der Nacht betet. Und wenn es nur ein kleiner Teil davon ist, und gerade im Ramadan, die Chance lässt er sich nicht entgehen, dass er in diesen 30 Tagen noch mehr macht. Und erst recht, wenn es die letzten 10 Nächte von Ramadan sind. Manche Leute ziehen sich sogar extra in die Moschee zur Andacht zurück, was man als I'tikaf bezeichnet, worüber wir gleich reden werden, inshallah ta'ala. Diese Nacht ist so wertvoll, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gesagt hat, wer Laylatul Qadr, also erstmal heißt im Hadith von Abu Huraira, wer im Ramadan als Gläubiger und auf Allahs Belohnung hoffend fastet, dem werden seine vergangenen Sünden vergeben. Und dann sagt er, und wer in der Laylatul Qadr als Gläubiger und auf Allahs Belohnung hoffend fastet, dem werden ebenfalls seine vergangenen Sünden vergeben. All dies ist Ansporn genug für uns, nicht nur, wie gesagt, an den letzten ungeraden Zahlen, ungeraden Tagen zu fasten, sondern in den gesamten letzten 10 Tagen, um sicher zu sein, dass wir diesen edlen Tag erwischt werden, über den Allah subhanahu wa ta'ala im Koran kennen gesagt hat, Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Das heißt, die Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Und nur Allah azza wa jalla weiß, was das wirklich bedeutet. Was sollte man sagen, wenn man wüsste, dass Laylatul Qadr ist? Oder wenn man auch nicht wüsste, dass Laylatul Qadr ist, und dann man erhofft sich, dass Laylatul Qadr ist. Wieso diese zwei Fälle? Weil manchmal kann es sein, dass man weiß, aufgrund eines Traumes zum Beispiel, dass man ihn so deutet und davon überzeugt ist, dass es die Laylatul Qadr gewesen ist oder dass sie es ist, besser gesagt. Oder man weiß es nicht, sondern in den letzten 10 Tagen fragt man, welchen Dua soll ich sprechen, damit ich auf jeden Fall in dieser edlen Nacht ein Dua gesprochen hat, das auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Und dann hat er uns beigebracht, alaihi salatu wasalam, dass man eben sagt, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'afu anni. Das heißt, oh Allah, du vergibst die Sünden, und du liebst es, die Sünden zu vergeben, so verzeih mir. Dieser Dua ist der Dua, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam ausdrücklich empfohlen hat, dass man ihn sprechen soll. Dementsprechend, wenn wir schon dabei sind, über Laylatul Qadr zu sprechen, ist die Frage, wie kann ich sicher gehen, dass ich nicht nur Laylatul Qadr erwische, sondern dass ich den größtmöglichen Nutzen daraus ziehe. Und den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen, ist es zweifellos, dass man möglichst viel Allahs gedenkt. Dhikrullah. Und wie geht das, welche Methode haben wir, um möglichst viel Allahs zu gedenken, subhanahu wa ta'ala? Zweifellos durch den sogenannten I'tikaf. I'tikaf, sprachlich gesehen, Allah sagt im Koran al-Karim, damit wir das Wort verstehen erstmal, إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Das heißt, übersetzt in deutsche Sprache in etwa, als er, als Ibrahim, zu seinem Vater Azar und zu seinem Volk sagte, was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hingebt? Das heißt, sie ziehen sich zurück, um diese anzubeten, sich ihnen hinzugeben. Und das Wort, was er verwendet hat, عليه الصلاة والسلام, ist عاكفون, und das ist die, das wie gesagt, das bedeutet, sich zur Andacht zurückziehen. Das heißt, wir haben hier zwei Elemente. Wir haben einmal die Andacht, Dhikrullah, das heißt, man gedenkt Allah Azza wa Jal, durch die bekannten Formen, wie durch Lesen des Koran Karim, und das sich zurückziehen. Dass man sich zurückzieht, eben in unserem religiösen Fall zur Moschee, in die Moschee zurückzieht. Diese beiden Sachen, denn sprachlich gesehen, man kann sich zur Andacht irgendeiner Sache zurückziehen. Richtig? Und zurückziehen kann man sich überall hin, sprachlich gesehen. Kann zu Hause sein, kann in deinem eigenen Zimmer sein, kann zur Moschee sein, überall. Aber religiös gesehen, die religiöse Bedeutung des Wortes schränkt das Ganze ein und gemeint ist, sich zum Gedenken Allahs in die Moscheen Allahs zurückzuziehen. Das ist das, was wir unter I'tikaf verstehen. Und dieser I'tikaf ist gesetzlich, und der Beweis dafür ist in erster Linie, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen I'tikaf im Koran Karim ausdrücklich erwähnt hat, als religiöser I'tikaf. Er sagte subhanahu wa ta'ala in Surah Baqarah 125 وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Hört das Wort عاكفين, da kommt das Ertikaf her. Übersetzt, und wir verpflichteten Abraham und Ismael, reinigt mein Haus für diejenigen, die den Tawaf vollziehen und die Ertikaf dort machen. Übersetzt, die sich dort zur Andacht zurückziehen und die für Allah sich verbeugen, die Ruku' machen, Sujud ist die Niederwerfung, und die sich zum Niederwerfen, das heißt zum Beten, zurückziehen. Aus dieser Aya entnehmen wir die Gesetzlichkeit des I'tikaf, und dass die Gesetzlichkeit des I'tikaf auch schon sehr alt ist. Und dass es nicht nur in der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ist, sondern schon zurückgeht auf die Scharia von Ibrahim alayhi salatu wasalam, vielleicht sogar noch älter, nur das ist, was wir darüber Bescheid wissen. Der I'tikaf ist eine das ist die Aya. Dann haben wir einen Hadith oder mehrere Hadith über den I'tikaf, über die wir ein paar sehen werden, inshallah. Und die dritte Sache ist, die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, sind sich darüber einig, haben also ein Ijma' über die Gesetzlichkeit. Diese Beweisführung ist wichtig, denn wenn man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert auf eine Art und Weise, die er nicht einem erlaubt hat, das wäre per Definition eine Bid'ah, eine verbotene Erneuerung in der Religion. Und deswegen müssen wir die Gesetzlichkeit einer Ibadah erst beweisen, damit wir uns Allah subhanahu wa ta'ala auf die Art und Weise nähern dürfen. Der I'tikaf ist grundsätzlich eine Sunna, das heißt, wer es macht, wird dafür belohnt, wer es unterlässt, wird dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Warum sage ich grundsätzlich? Denn auch hier gilt, wie beim Fasten, dass manche Leute sich den I'tikaf auferlegen, wie wir gleich inshallah sehen werden. I'tikaf ist die Handlung und die Person, die den I'tikaf durchführt, den nennt man Mu'takif. Über den I'tikaf kennen wir keinen speziellen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der auf die Belohnung des I'tikaf hinweist. Das heißt, wir haben keinen authentischen Hadith, der besagt, wenn man I'tikaf einen Tag macht, zwei Tage lang macht, zehn Tage lang macht und so weiter und so fort, erhält man eine bestimmte Belohnung. Das haben wir nicht. Sondern was wir haben ist, allgemeine Hadithe über den Wert des Dhikrullah Azza wa Jalla. Und das ist ja auch letztendlich das, was man macht. Man zieht sich in die Moschee zurück, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Und die Briefe oder die Textbeweise dafür, dass Dhikrullah so wertvoll ist überhaupt, da gibt es viele Beweise dafür. Und zwar erstens einmal, Allah sagt im Koran Karim, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Das ist der schönste Beweis überhaupt. Und der edelste, فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, bedeutet übersetzt sinngemäß, gedenkt meiner, so gedenke ich eurer. Wenn du also Dhikr machst, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala macht Dhikr an dich. Wenn du Allahs gedenkst, gedenkt er deiner subhanahu wa ta'ala. Das ist die edelste Aya überhaupt in Bezug auf Dhikr zweifellos. Und das ist Ansporn genug, dass derjenige, der dich erschaffen hat, und so weit von dir entfernt ist und doch so nahe ist, subhanahu wa ta'ala, mit seiner Rahma und mit seinem Wissen und mit seiner Leitung, derjenige, der so weit entfernt ist und dich trotzdem auf jeden Schritt beobachtet, subhanahu wa ta'ala, denkt an dich, obwohl er dich überhaupt nicht braucht, und du bist derjenige, der ihn in jeder Angelegenheit braucht. Deswegen ist diese Aya die edelste überhaupt in Bezug auf den I'tikaf. Ansonsten gibt es auch andere Beweise, die auf den großen Wert des Dhikrullah subhanahu wa ta'ala deuten, und wir begnügen uns mit dem. Was aber auf die Vorzüglichkeit des I'tikaf allgemein auch hinweist, ist, dass der Muslim sich zum I'tikaf in die Häuser Allah subhanahu wa ta'ala zurückzieht. Und die Häuser Allahs, über die sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diejenigen Orte, die Allah am meisten liebt, oder diejenigen Orte, die Allah am liebsten sind, sind die Moscheen. Und diejenigen, die Allah am meisten verabscheut, sind die Märkte. Und dieser Hadith ist ein Hadith, über den könnte man eine ganze Predigt halten. Denn das ist einer der schönen Hadithe, die einem Muslim als Maßstab dienen, wo ist sein Herz, wo ist dein Herz im Vergleich zu der Religion Allah subhanahu wa ta'ala, was ist dein Verhältnis, du möchtest wissen, wie dein Verhältnis ist zu Allah, dann wisse, wie oft du Allah subhanahu wa ta'ala besuchst, du möchtest wissen, wie sehr Allah subhanahu wa ta'ala dich liebt, dann schaust du, wie oft du verbunden bist mit den Orten, die er als die besten Orte bezeichnet hat, überhaupt, das sind seine Häuser. Und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch erwähnt, dass unter denjenigen Menschen, die am Tag der Auferstehung im Schatten Allahs sein werden, gehören diejenigen, deren Herzen immer mit den Moscheen verbunden sind. Sie freuen sich, jede Zeit, die sie verbringen können in der Moschee, jedes Gebet, das sie verrichten können, verrichten sie in der Moschee, koste es, was es wolle. Aber dieses Gebet an Allah subhanahu wa ta'ala lassen sie sich nicht entgehen. Warum? Weil sie verstanden haben, dass diese Tage abgezählte Tage sind. Das heißt, du hast von Geburt an zum Beispiel 10.000, 20.000, 30.000 Tage zur Verfügung, und da kannst du maximal mal 5, das ist, wenn du von Anfang an erwachsen wirst, maximal mal 5 diese Anzahl von Gebete kannst du verrichten. Mehr wirst du nicht Möglichkeiten bekommen, Fardgebete für Allah subhanahu wa ta'ala zu verrichten. Deswegen versucht man daraus das Beste überhaupt zu machen. Aber der I'tikaf, wie wir gesagt haben, ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Wie steht das Verhältnis zwischen dem I'tikaf und dem Fasten? Das Fasten ist eine Ibadah und der I'tikaf ist eine andere, und das eine ist nicht Bedingung für das andere. Das heißt, wenn jemand I'tikaf machen will, ist keine Bedingung dafür, dass er auch am Fasten ist. Und das bedeutet konkret, dass auch derjenige, der nicht fasten kann, weil er zum Beispiel krank ist, trotzdem I'tikaf machen kann. Wenn jemand krank ist und Tabletten zu sich nehmen muss und deswegen nicht fasten kann, kann er trotzdem sich zum I'tikaf in die Moscheen Allahs zurückziehen. Das heißt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und deswegen auch, und auch außerhalb von Ramadan kann man den I'tikaf praktizieren, weil es hat nichts mit dem Fasten zu tun oder mit dem Monat Ramadan an sich zu tun. Wenn man I'tikaf macht, haben wir gesagt, bedeutet, dass man sich in die Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala zurückzieht, und das kann man immer machen. Das kann man außerhalb von Ramadan machen, also auch innerhalb von Ramadan machen, wie der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Und der Beweis dafür, dass das Fasten nicht Bedingung ist für den I'tikaf, ist von zweierlei Art, einmal Textbeweis, einmal logisch. Was den Textbeweis angeht, so berichtet Umar radiallahu anhu, dass er sich selbst in der Jahiliyya auferlegt hat, eine Nacht lang den I'tikaf zu vollziehen. Eine Nacht lang den I'tikaf zu vollziehen. Und daran hat er den Propheten sallallahu alaihi wasallam darüber befragt, und er ordnete ihm an, den I'tikaf durchzuführen. Und das ist sehr interessant, weil der Nadr in diesem Fall in seiner vorislamischen Zeit gemacht worden ist und nicht erst nachdem er den Islam angenommen hat. Und trotzdem hat der Prophet ihm angeordnet sallallahu alaihi wasallam, dass er sein Versprechen Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber einlösen muss. Aber aus diesem Hadith nehmen wir, und das ist das Entscheidende aus dem Kapitel, dass er gesagt hat, ich mache I'tikaf für Allah eine Nacht lang. Und gibt es Fasten in der Nacht? Nein. Da es kein Fasten in der Nacht gibt, ist das Fasten somit auch keine Bedingung für die Gültigkeit des I'tikaf. Was die Absicht des Mu'takif angeht, so ist es entscheidend, dass er das aufrichtig macht für Allah subhanahu wa ta'ala. Er macht das nicht, weil seine Freunde das auch machen. Er macht das nicht, weil er so nichts Besseres zu tun hat. Sondern er macht das, damit Allah mit ihm zufrieden ist. Und ein Anzeichen dafür ist, dass er versucht, dass niemand darüber etwas erfährt. Denn I'tikaf ist eine Handlung. Und diese Handlung kann man offenkundig vollziehen, aber auch insgeheim. Denn niemand weiß, warum du dich in die Moschee Allahs zurückgezogen hast. Und das zeigt sich, diese Ikhlas zeigt sich zum Beispiel dadurch, dass man nicht darüber redet, sondern dass man es einfach macht und niemandem davon erzählt. Sondern man begnügt sich damit, dass nur Allah davon Bescheid weiß. Denn dieses bezeugt für deinen Iman an Allah subhanahu wa ta'ala, dass er weiß, dass du es für ihn getan hast und dass du auch niemanden anderen brauchst außer ihn subhanahu wa ta'ala, um dich für diese Ibadah zu entlohnen. Im Gegensatz zu der Person, die mit allen darüber spricht, als würde sie sagen, ich möchte, dass alle davon Bescheid wissen, aber diese Leute, sie können einen sowieso nicht dafür entlohnen, und deswegen ist das ein Mangel hinsichtlich des Ikhlas. Der I'tikaf bedeutet, sich in die Moscheen Allahs zurückzuziehen. Und da stellt sich die Frage, gibt es eine Zeitangabe, eine minimale Zeitangabe, die man überschreiten muss, damit man als Mu'takif gilt? Oder reicht es auch, dass man nur kurze Zeit in der Moschee zur Andacht sich zurückzieht? Und die Antwort, es gibt keinen Hadith oder keine Ayah, die sagt, dass es eine minimale Zeit gibt, die man in der Moschee verbringen muss, damit der I'tikaf gültig ist. Also es gibt keine Zeitangabe, die besagt, du musst mindestens eine halbe Stunde oder eine Stunde oder zwei Stunden in der Moschee verbringen, damit das auch als I'tikaf letztendlich gilt. Was wir haben, ist, was der Prophet gemacht hat, alayhi salatu wassalam, und er hat grundsätzlich in den letzten 10 Nächten, außer in der allerletzten Jahr, hat er die letzten, nicht nur die letzten 10, sondern die letzten 20 Nächte I'tikaf oder die letzten 20 Tage I'tikaf gemacht in seiner eigenen Moschee in Medina. Was für den Mann gilt, gilt auch für die Frau. Der Unterschied ist nur, dass wenn man I'tikaf als Mann macht, ist man verbunden mit den Gemeinschaftsgebeten, mit dem Freitagsgebet. Und deswegen achtet man darauf, wenn man die letzten 10 Tage von Ramadan im I'tikaf vollbringen möchte, dann kommt man schlecht darum herum, dass man auch an einem Freitagsgebet teilnehmen wird oder zum Freitagsgebet gehen muss. Und deswegen, wenn man die letzten 10 Tage verbringen möchte im I'tikaf, muss man sich eine Moschee suchen, in der auch das Freitagsgebet stattfindet. Wenn es ein freiwilliger I'tikaf ist, ist es nicht zu eng zu betrachten, weil er ist freiwillig, der I'tikaf. Du kannst ihn ja unterbrechen, wann du möchtest. Aber wenn er verpflichtend geworden ist oder wenn du unbedingt die letzten 10 Tage vollkommen in der Moschee verbracht haben möchtest, dann natürlich muss es eine Moschee sein, in der das Freitagsgebet stattfindet. Sonst bist du ja gezwungen, die Moschee in diesem Fall zu verlassen. Der I'tikaf, gemäß der Ayah im Koran al-Karim, wa antum aakifuna fil masajid, während ihr euch im I'tikaf in den Moscheen befindet, in Surat Tauba, ist ein Hinweis darauf, dass man den I'tikaf in allen Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala praktizieren darf. Und besonders ist der I'tikaf in den drei besten Moscheen, Mekka, Medina, also Masjid al-Ka'ba, Masjid al-Nabawi und Masjid al-Aqsa. Da den I'tikaf zu vollziehen, ist am besten. Und das sind auch die drei Moscheen, für die man extra dorthin reisen darf, um den I'tikaf dort zu vollziehen. Ansonsten, man darf auch in allen anderen Moscheen den I'tikaf vollziehen, aber in diesen drei Moscheen ist es besonders wertvoll, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ausdrücklich darauf hingewiesen hat. Wir haben gesagt, dass man manchmal sich den I'tikaf durch den Nadr selbst auferlegt, wodurch er zur Pflicht wird. Und dann stellt sich die Frage, sind alle Moscheen in Bezug auf den Nadr gleich? Die Frage haben wir schon beantwortet. Wir haben gesagt, die sind nicht alle gleich. Die drei Moscheen sind wertvoller als alle anderen. Warum ist diese Frage relevant? Weil darauf baut sich folgende Thematik auf. Wenn ich mir den I'tikaf in einer bestimmten Moschee auferlegt habe, darf ich dann den I'tikaf auch in einer wertvolleren Moschee vollziehen? Und gilt es dann, dass ich mein Gelübde eingehalten habe? Und die Antwort lautet ja, wenn man das einhält, was wir gesagt haben. Die wertvollste Moschee ist zweifellos Masjid al-Ka'ba und danach al-Masjid al-Nabawi und danach al-Masjid al-Aqsa. Das heißt, wenn jemand in einer, das sind die drei Moscheen, und danach als viertes kommen alle anderen Moscheen auf der Welt. Deswegen, wenn man sich den I'tikaf auferlegt hat in irgendeiner Moschee auf der Welt, darf man sie in einer hierarchisch gesehen wertvolleren Moschee vollziehen. Und der Beweis dafür, den sehen wir im Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhu. Er berichtet, dass ein Mann am Tag von Fath Mekka, von Mekkas, aufstand und sagte: O Gesandter Allahs, ich habe für Allah folgendes Gelübde geleistet. Wenn Allah Mekka befreit, werde ich in Jerusalem 2 Rak'a verrichten. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte: bete hier. Dann sagte der Mann, wäre es dasselbe noch einmal. Aber ich habe Allah versprochen, in Jerusalem zwei Rak'at zu beten. Dann sagte der Prophet, bete hier. Sagt der Mann, ja, aber ich habe den Al-Tekar, ich habe Gelübde geleistet, es dort zu machen. Dann sagt der Prophet, wie du willst. Das heißt, wenn du möchtest, darfst du gehen. Wenn du möchtest, darfst du aber auch hier verrichten. Warum? Weil die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise in diesem Fall, die Moschee der Kaaba, ist wertvoller als die Moschee in Jerusalem. Auch wenn beides Moscheen der Muslime sind und schon immer gewesen sind, trotzdem ist natürlich die Moschee der Kaaba wertvoller bei Allah subhanahu wa ta'ala und ist hunderttausendfach wertvoller als das Gebet in allen anderen Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala. So viel zu diesen drei Moscheen Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt eine Thematik, die beim I'tikaf praktisch gesehen eine relevante Rolle spielt, und deswegen erwähnen die Ulama das auch, manche von ihnen, an dieser Stelle. Wenn man I'tikaf macht, zieht man sich ja in die Moschee zurück. Wenn das mehrere Menschen machen in einer Moschee, dann wird logischerweise jeder in der Moschee einen bestimmten Platz einnehmen. Und da kann es dazu kommen, dass der eine der Ansicht ist, dass es sein Platz ist, auf dem sein Bruder sich gerade befindet. Und in diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, darf man Plätze in der Moschee reservieren? Und grundsätzlich gesehen gilt in einer Moschee Allahs, dass alle Menschen gleich sind. Und deswegen derjenige, der zuerst einen Platz reserviert hat, hat das erst ein Recht auf diesen Platz. Wenn du zuerst an der Moschee in einer Stelle hingegangen bist, dann darf niemand zu dir grundsätzlich kommen und sagen, du musst hier weggehen, dieser Platz, da möchte ich dort beten. Und der Beweis dafür ist ein Hadith des Propheten von Abu Huraira. Er sagte, wer von seinem Platz aufgestanden ist und dann wieder zurückkehrt, dem gehört der Vorzug. Und gemeint ist zum Beispiel, wenn jemand in der Moschee gewesen ist, in die Moschee gegangen ist und sich hingesetzt hat und beispielsweise aufsteht, um sein Wudu zu verrichten, weil er kein Wudu hat. Oder um sein Wudu zu erneuern. Oder er musste kurz dringend aus der Moschee raus, um seine Notdurft zu verrichten und kommt jetzt wieder zurück. In diesen Fällen, wenn eine Haja, ein Erfordernis, ein dringendes Erfordernis oder eine Darura, eine Notwendigkeit besteht, dann gehört dieser Platz dir immer noch und du hast erst ein Recht auf diesen Platz. Und keiner hat das Recht, dann diesen Platz einzunehmen. Und das bedeutet, wenn du in die Moschee kommst und jemand hat diesen Platz eingenommen, darfst du ihn auffordern, im Namen des Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er diesen Platz für dich wieder frei macht. Das gilt, wie gesagt, beim Plätze zu reservieren, weil beim I'tikaf manche Leute haben ihre Sachen dabei, ihre Schlafsachen dabei. Aber das gilt, wie gesagt, sobald er den Platz eingenommen hat. Ansonsten, wenn er in der Nacht an einer Stelle geschlafen hat und dann geht er tagsüber zum Beispiel arbeiten und er kommt in der nächsten Nacht wieder, dann kann er nicht sagen, ich habe letzte Nacht da geschlafen, möchte ich da wieder schlafen, sondern du hast den Platz verlassen, du hast deinen I'tikaf verlassen. Wenn du den Platz und deinen I'tikaf verlassen hast, dann hast du kein Recht zu sagen, das ist mein Platz. Und sollte der Bruder dann dieser Aufforderung nicht nachkommen, obwohl du ihm gesagt hast, dass du an dieser Stelle normalerweise warst und du musstest nur kurz weggehen, bis sie wieder zurückkommen, dann lässt man sich nicht auf einen Streit ein. Also wenn der Bruder dieser Aufforderung nicht nachkommt, dann belässt man es dabei und bittet Allah subhanahu wa ta'ala für ihn um Verzeihung und bittet Allah um die vollkommene Belohnung stattdessen. Wann beginnt der I'tikaf, wenn man den I'tikaf vollziehen möchte? Der I'tikaf beginnt, oder die Frage, wann der I'tikaf beginnt, ist deswegen entscheidend, wenn man entweder einen vollkommenen Tag oder 10 vollkommene Tage I'tikaf machen möchte, dann stellt sich die Frage, wann der Tag beginnt, damit es 10 vollkommene sind, oder wenn man Allah versprochen hat, einen Tag I'tikaf zu machen, dann stellt sich auch die Frage, wann der Tag beginnt. Und die Antwort lautet, dass die Nacht dem helllichten Tag vorausgeht. Insofern, wenn du einen gesamten Tag den I'tikaf vollziehen möchtest, musst du die Moschee vor Sonnenuntergang des vorigen Tages betreten haben. Wenn du also an einem Samstag I'tikaf machen möchtest, dann musst du am Freitag zur Asr-Zeit spätestens die Moschee betreten, bevor nämlich die Sonne untergeht. Denn sobald die Sonne am Freitag untergeht, beginnt die Nacht des Samstags. Wenn man also die letzten 10 Tage vom Ramadan verbringen möchte, dann die letzten 10 Tage, man sagt die letzten 10, aber es könnten ja theoretisch auch nur 9 Tage sein, weil der erste der letzten 10 Tage ist der 21. Tag. 21 bis 30, das sind 10 Tage. Und wenn man also ab den 21. die Moschee betreten möchte und das vollkommen machen möchte, dann muss man am 20. nachmittags spätestens die Moschee betreten, weil sobald die Sonne am 20. untergegangen ist, hat der 21. bereits begonnen. Dass es in diesem Fall auch 9 Tage sein können, wenn der Ramadan nur 29 Tage hat, ist unerheblich. Man sagt die letzten 10 Tage, weil das wohl meistens so der Fall ist, das ist die Norm. Aber der Monat kann natürlich auch 29 Tage haben, wie wir wissen. Wenn man den I'tikaf begonnen hat, stellt sich als letzte Frage, wodurch kann der I'tikaf ungültig werden? Und wir haben gesagt, dass man die Moschee während des I'tikafs nur aufgrund einer Notwendigkeit oder aufgrund eines wirklichen Erfordernisses verlassen darf. Auf Arabisch Haja. Und dazu gehört zum Beispiel, dass jemand krank ist und Tabletten braucht und diese Tabletten der Moschee nicht hat und auch niemanden hat, der sie ihm bringen kann. Oder man hat in der Moschee nichts zu essen, will rausgehen, was zu essen. All diese Angelegenheiten darf man, weil sie dringend sind. Ansonsten gilt, sobald man die Moschee verlässt, unnötigerweise, dass der I'tikaf dadurch ungültig wird. Und der Beweis dafür ist unter anderem der Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, als sie sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte seinen Kopf zu mir hineinzustecken, das heißt in ihr Zimmer, sodass ich ihn kenne. Wenn er im I'tikaf war, betrat er sein Haus nur aufgrund eines Erfordernisses. Das heißt also, aus diesem Hadith lernen wir erstens, dass man ohne dringenden Grund die Moschee nicht verlassen darf während dem I'tikaf. Und zweitens, dass wenn man die Moschee verlassen muss, verlässt man sie auch nur in dem Maße, wie man sie auch verlassen muss. Wie Ibn Arabi sagt, وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا. Das heißt, wenn etwas notwendig ist, dann wenn man etwas macht aufgrund einer Notwendigkeit, wenn etwas aufgrund einer Notwendigkeit oder aufgrund eines Erfordernisses erlaubt wird, dann auch nur in dem Maße, wie man sie wirklich braucht. In diesem Fall hat der Prophet ﷺ nur seinen Kopf aus der Moschee in sein Zimmer hineingesteckt, damit seine Frau ihn dort seine Haare kämmen konnte. Mehr hat er nicht gemacht, ﷺ, weil er hätte auch die ganze Moschee verlassen können, aber das wäre mehr gewesen, als er machen muss in diesem Fall. Und deswegen hält man sich an diesen Maßstaben. Das ist ein deutlicher Beweis für diese Angelegenheit. Ebenfalls sagte Aisha radiallahu ta'ala anha, Sunna ist es, dass der Mu'takif weder einen Kranken besucht, noch an einem Begräbnis teilnimmt, noch eine Frau berührt, noch mit ihr spielt und dass er nur hinausgeht, wenn es unbedingt sein muss. Insofern erwähnt sie hier radiallahu anha Dinge, die an sich gute Taten sind, aber sie sind nicht dringend. Und wenn sie nicht dringend sind, widerspricht das der Tatsache, dass man sich zur Andacht in die Moscheen Allahs subhanahu wa ta'ala zurückgezogen hat. Zurückziehen bedeutet, dass man natürlich nicht diese Moschee verlässt. Und insofern, wenn man also diesem Hadith Ma'aisha zuwiderhandelt, kann es dazu führen, dass der I'tikaf ungültig wird. Der I'tikaf wird ungültig unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah, durch den Geschlechtsverkehr, weil Allah subhanahu wa ta'ala das im Koran ausdrücklich erwähnt hat, in Surat al-Baqarah 187, und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Moscheen zurückgezogen habt. Ebenso ist es verboten, während des I'tikaf seine Frau zu küssen, selbst wenn sie mit einem selbst in der Moschee gewesen wäre, oder wenn man auch die Moschee verlassen muss, wie der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, und hat seine Frau nach Hause begleitet. Er wollte nicht, dass sie bei Nacht alleine läuft. Das ist auch eine Haja, und deswegen hat sie das gemacht, alaihi salatu wassalam. Und wie gesagt, man macht das in dem Maße, wie es dringend notwendig ist. Aber wenn einer zum Beispiel sagt, ich bringe meine Frau nach Hause, und weil ich eh schon draußen bin, erledige ich gleich noch ein paar andere Sachen, dann sagen wir, dann hast du das Maß überschritten. Und als drittes sagen wir, sobald man, wie gesagt, die Moschee Allah subhanahu wa ta'ala unnötigerweise verlässt. Das sind Dinge, wodurch der I'tikaf in Frage gestellt wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, der I'tikaf besonders im Monat Ramadan umzusetzen. Und wenn man nicht den gesamten Monat das machen kann, dann wenigstens in den letzten 10 Tagen. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann wenigstens in den letzten 10 Nächten, wenn es auch nicht möglich ist, dann wenigstens in manchen dieser Nächte. Und wenn das auch nicht möglich ist, dann wenigstens an anderen Tagen des Jahres, dass man sich mal vornimmt, auch wenn du in die Moschee kommst und du bleibst zwischen Maghrib und Isha in der Moschee und du hast diese Absicht, das ist, aber wichtig ist, dass man sich zur Andacht zurückzieht. Das heißt, man zieht sich zurück in die Moschee, um Allahs zu gedenken, subhanahu wa ta'ala, und lässt sich nicht ablenken durch irgendetwas, durch ein Gespräch mit jemandem oder durch einen Anruf oder durch irgendetwas, was einem von dem Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala abbringt. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا